Und Samuel sprach zum ganzen Israel, ich habe nun in allem, was ihr mir vorgetragen habt, eurem Verlangen nachgegeben und habe einen König über euch gesetzt. So wird denn nunmehr der König vor euch aus- und einziehen, ich aber bin alt und grau geworden, so dass nun meine Söhne unter euch sind. Aber ich habe von meiner Jugend an bis auf den heutigen Tag vor euren Augen meinen Wandel geführt, da bin ich, tretet gegen mich auf vor Jahwe und seinem Gesalbten. Wessen Ochse oder wessen Esel habe ich weggenommen? Wen habe ich bedrückt, wem Gewalt angetan? Von wem habe ich Sühngeld oder ein paar Schuhe genommen? Tretet gegen mich auf, so will ich es euch zurückerstatten. Sie erwiderten, du hast uns nicht bedrückt und uns keine Gewalt angetan und hast von niemandem etwas angenommen. Da sprach er zu ihnen, Jahwe sei Zeuge euch gegenüber, und sein Gesalbter sei heute Zeuge, dass ihr in meiner Hand nichts gefunden habt. Sie riefen, jawohl. Da sprach Samuel zum Volke, Zeuge sei Jahwe, der Mose und Aaron erschaffen und der eure Väter aus Ägypten hergeführt hat. Nun aber stellt euch her, dass ich mit euch vor Jahwe rechte und euch alle Wohltaten Jahwes vorhalte, die er euch und euren Vätern erwiesen hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, plagten die Ägypter sie. Da schrien eure Väter zu Jahwe, und Jahwe sandte Mose und Aaron, die führten eure Väter aus Ägypten hinweg, und er gab ihnen Wohnsitze in diesem Lande. Aber sie vergaßen Jahwe, ihren Gott. Da verkaufte er sie in die Gewalt Siseras, des Feldherrn des Königs Jabin von Hazor, sowie in die Gewalt der Philister und des Königs von Moab, dass sie sie angriffen. Sie aber schrien zu Jahwe und riefen, wir haben gesündigt, dass wir Jahwe verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben, nun aber befreie uns aus der Gewalt unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte Jahwe Jerubbaal, Barak, Jephtha und Samuel und befreite euch aus der Gewalt eurer Feinde ringsum, dass ihr in Sicherheit wohnen konntet. Als ihr aber gewartet, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch anrückte, da spracht ihr zu mir, nein. Ein König soll über uns herrschen. Während doch euer Gott Jahwe euer König ist. Nun denn, da ist der König, den ihr erkoren habt, Jahwe hat nun einen König über euch bestellt. Wenn ihr Jahwe fürchtet, ihm dient, seiner Stimme gehorcht und dem Befehl Jahwes nicht widerstrebt und wenn ihr, sowohl ihr selbst, als der König, der euch regiert, Jahwe, eurem Gotte, folgsam seid, wenn ihr aber der Stimme Jahwes nicht gehorcht und dem Befehle Jahwes widerstrebt, so wird die Hand Jahwes wieder euch und euren König sein. Jetzt aber tretet her, dass ihr Zeugen des gewaltigen Ereignisses seiet, das Jahwe vor euren Augen geschehen lässt. Nicht wahr? Gegenwärtig ist Weizenernte? Ich werde Jahwe anrufen, dass er Gewitter und Regen sendet, so werdet ihr dann inne werden und einsehen, wie großes Unrecht ihr nach dem Urteile Jahwes begangen habt, indem ihr einen König fordertet. Da rief Samuel Jahwe an, und Jahwe sandte an jenem Tage Gewitter und Regen. Das Volk aber geriet in große Angst vor Jahwe und vor Samuel. Da bat das ganze Volk Samuel, tue Fürbitte für deine Sklaven bei Jahwe, deinem Gotte, dass wir nicht umkommen, weil wir zu allen Sünden nun auch noch das Unrecht begangen haben, einen König zu fordern. Samuel erwiderte dem Volke, seid getrost, ihr habt zwar all dieses Unrecht verübt, so lasst nun wenigstens nicht davon ab, Jahwe nachzufolgen, sondern dient Jahwe von ganzem Herzen und folgt nicht den Nichtigen nach, die zu nichts taugen und nicht retten, da sie nichtig sind. Denn Jahwe wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, hat es doch Jahwe gefallen, euch zu seinem Volke zu machen. Auch von mir sei es ferne, dass ich mich an Jahwe versündigen sollte, indem ich abließe, Fürbitte für euch zu tun, vielmehr will ich euch den guten und geraden Weg weisen. Nur fürchtet Jahwe und dient ihm treulich von ganzem Herzen, denn seht, was er Großes an euch getan hat. Wenn ihr aber böse handelt, so werdet ihr samt eurem Könige hinweggerafft werden.